Du. Ich glaube, dass alles, was in meinem Leben geschieht, bei Unendlichkeit und Schicksal vorher bestimmt wurde. Master. Check it out. Master. Check it out. Master. Check it out. Ich weiß, dass sich alles verändert hat, seitdem du in mein Leben getreten ist. Ich weiß auch, dass mein Leben einfacher wäre, wenn ich dich nie getroffen hätte. Aber mit dich, mein Schicksal, wäre es nicht mein Leben. Deine vollen Lippen betören meine Sinne. Master. Ein Kuss von dir ist wie ein Wutanfall aller Gefühle. Master. Dein schwindelerregend schillernder Mundgeruch verzaubert mich jedes Mal aufs Neue. Ich genieße es sehr, dass du so betroffen bist. Ein Rat, den ich mal bekommen habe, lautete: So tue ich es auch, wenn meiner sagt, dass du stinkst. Du und dein Kanickel auf dem Motorrad, das ist was ganz Besonderes. Etwas Sinnloses und etwas Beschissenes. Es ist für die Ewigkeit gedacht und es wird auch ewig werden, wenn wir beide unseren Magen freien Lauf lassen. Niemand kann uns etwas anhaben, niemand traut sich zwischen uns zu stellen, denn unsere Eingeweide sind stärker als alles andere auf der Welt. Eins musst du wissen, Tattoo was so rouge. Du stinkst oder niemand ist auf der nicht da. Rutschenknüpfe! Deine vollen Lippen betören meine Sinne. Master. Oh Mann, das ist schon. Das ist jetzt wirklich schon. Ein Kuss von dir ist wie ein Wutanfall aller Gefühle. Master. Dein schwindelerregend schillernder Mundgeruch verzaubert mich jedes Mal aufs Neue. Ich genieße es sehr, dass du so betrottelt bist. Deine vollen Lippen betören meine Sinne. Master. Oh Mann, das ist schon. Das ist jetzt wirklich schon. Ein Kuss von dir ist wie ein Wutanfall aller Gefühle. Master. Dein schwindelerregend schillernder Mundgeruch verzaubert mich jedes Mal aufs Neue. Ich genieße es sehr, dass du so betrottelt bist.